Stündchen viel zu sitzen wie uns. Doch du weißt selbst, dass das vernünftig ist. Denn deine Arbeit und mein Job. Und meine Arbeit und dein Job. Doch irgendwann, du weißt Bescheid, hab ich jede Menge Zeit. Die verbringe ich dann voll und ganz mit dir. Dann will ich nichts mehr von der Welt, denn dann hab ich sehr viel Geld. Und dann bin ich Tag und Nacht bei dir. Nur bei dir, nur bei dir. Mein Vater hat leider viel zu selten für dich Zeit. Doch ich bin mir sicher, dass du mich verstehst. Der Motor für die Skibrille, der baut sich nicht von selbst.